Habemus Anum heißt die Kolumne aus dem April 13. Und sie handelt von christlichem Terrorismus. 4 Verse vorweg aus dem Gedicht An die Nachgeborenen von Bertolt Brecht. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Vor 160.000 Jahren erhob sich der Homo sapiens, um die Erde zu erobern. Vor 40.000 Jahren begann er zu säen, Vieh zu halten und Höhlen vollzumalen. Vor 6.000 erfand er das Rad, vor 3.000 die Philosophie, vor 500 Jahren den Buchdruck, im 20. Jahrhundert das Fernsehen, die Atombombe, den Raumflug, den Computer. Um am Ende der Geschichte vom aufrechten Gang sich 2 Wochen lang 24 Stunden am Tag aus allen Kanälen beim Blick auf einen Schornstein mit einer Nachricht terrorisieren zu lassen, vor deren Art Redakteure ihre Volontäre einst gewarnt hatten. Nicht Hund beißt, nicht Mann nicht. Hier wird das Publikum: sehen Sie nichts, hören Sie nichts, wir wissen nichts, wir ahnen nichts, aber wir sorgen dafür, dass Sie keinen Moment davon verpassen. Und das alles, weil ein Verein für Aberglauben seinen Vorstand einbestellt hatte, einen neuen Präsidenten zu wählen. Eines Vereins, nach dessen Satzung nur noch 3 Millionen Deutsche, 12,3% der Kirchenmitglieder, sich richten, keine 4% der Bevölkerung. Beim Alkoholismus, einem nicht ganz unvergleichlichen Phänomen, machen immerhin 10% mit. Wie anders wäre dieser Terror zu erklären, denn als Feldversuch, in dem an zig Millionen Probanden untersucht werden sollte, was sie alles mit sich machen lassen, wenn ein Aufgebot von Propagandisten, in diesem Fall Funktionäre der Medien und der Kirche, sie von früh bis spät ins Gebet nimmt. Dann noch. Das Ergebnis war eindrucksvoll ähnlich dem Erlebnis, das ich als Pubertierender 3 Tage und Nächte lang bei sogenannten Exerzitien in einem Jesuitenkloster hatte, mit absolutem Redeverbot, täglich 4x2 Stunden Agitation durch einen Teufelsaustreiber und Beichte beim Abt in dessen Privaträumen. Da gehst du in die Knie. Oder kreischst unter Tränen 3x Bravo, wenn der neue Vereinschef vom Balkon die bedeutungsschweren Worte Buona sera fallen lässt. Wer die nicht enden wollende Begeisterung gesehen und gehört hat, weiß, was ein Shitstorm ist. Der Neue sei, sagten alle in allen Sendungen aller Sender, bescheiden, bescheiden, sehr bescheiden. Ein bisschen tät er die Schwulen nicht mögen, aber antisemitisch sei er nicht, jedenfalls nicht in den Augen und Ohren eines ganz normalen antisemitischen Katholiken. Um das Kapitel Verhältnis zur argentinischen Militärdiktatur 1976 bis 1983 auf der Wikipedia-Seite Franziskus, Klammer Papst, tobt die Schlacht. Wir haben den 18. März 2013, 11:29 Uhr. Ich klicke mal schnell Wikipedia an. Diese Seite wurde zuletzt am 18. März 2013 um 11:17 Uhr geändert. Das Kapitel ist inzwischen von Franziskus Kollaborateuren um einen Abschnitt entlastende Stellungnahmen erweitert. Insgesamt bietet der neue Papst das Bild eines ganz normalen Klerikalfaschisten, der sich seine guten Kontakte zu Argentiniens Generälen, die 30.000 Menschen gefoltert und ermordet haben, vielleicht auch mal das Wort eines widerborstigen Ordensbruders hat kosten lassen, immer besorgt, dass man ihm so wenig werde nachweisen können wie seinem päpstlichen Vorgänger Pacelli, genannt Pius XII., dessen Rattenlinie, auf der NS-Mördern die Flucht nach Südamerika ermöglichte, seine Seligsprechung nicht stört. So viel immerhin sei zu sagen gewagt, dass alles, was über den Neuen zu lesen war, unter Abzug der für katholische Würdenträger charakteristischen Lügen, den Eindruck hinterlässt, er habe seinen Papstnamen Franziskus weniger dem Franz von Assisi entliehen als dem Francisco Franco. Ein richtiger Bandit, politisch wie moralisch, lautete das gnadenlose Urteil der dänischen Zeitung Politiken. Spricht man so über einen frommen Katholiken, der zwar ein wenig homophob wie alle Rechtgläubigen Lateinamerikas, aber ansonsten ein Freund der Armen ist, auch wenn er, das zu demonstrieren, ihnen morgens in der U-Bahn keinen Platz weggenommen hatte wie Kardinal Bergoglio? Die dänische Rede nämlich ist von Hugo Chavez, dem zu Ehren der Papstwahl an Krebs gestorbenen Präsidenten Venezuelas, der anders als Franziskus und seine Kirche, die die Armen so lieben, dass sie gar nicht genug von ihnen haben können, mit viel Elan zuerst, mit wenig Erfolg zuletzt versucht hatte, die venezolanischen Massen aus Dreck, Hunger und Verdummung zu befreien, anstatt sie zum Preis, den der Markt für das Stück Humankapital gerade springen lässt, vegetieren und verrecken zu lassen. Die jetzt in Caracas um ihn weinten, wussten warum. Und es war nicht, weil er von der Balustrade seines Palasts ihnen ein Buenas tardes zugerufen hatte. Über den ganz normalen Niedergang eines Rebellen, den Brecht im Gedicht aufgehoben hat, ist in konkret alles Wissenswerte mit größter, mitunter das Unrecht der Herrschenden allzu sehr beschweigender Härte gesagt worden. Welche Panik muss einen, der sich Sozialist nannte, ergriffen haben, als er sich dem Ahmadinejad an den Hals warf? Die Not, sagt Shakespeare, bringt einen zu seltsamen Schlafgesellen. In einer Biografie wird der schwarze Bassist Paul Robeson über seinen Besuch in der Sowjetunion 1934 mit dem Satz zitiert: Here, for the first time, I walk in human dignity. Anders, schreibt er, als in den rassistisch geprägten USA. Einem Venezolaner, einem Kubaner, einem Bolivianer muss man das nicht explizieren. Einem Mexikaner auch nicht. Die Mehrheit stellen in jedem Kollektiv die Arschlöcher, welches kein Schimpfwort ist, sondern eine, wenn vielleicht auch nur meine, soziologische Kategorie. Aus Arschlöchern besteht die Masse der Lehrer, der Bundestagsabgeordneten, der Journalisten, der Militärs, bei den letzten beiden zu gut 100%. Aber so wenig die erdrückende Mehrheit der Arschlöcher unter den Fußballfans die Kunst der Iniesta, Xavi und Messi dementiert, so wenig machen die peinlich vielen Arschlöcher unter den Anti-Imperialisten den Imperialismus zu einer feinen Sache. Ja, Chavez hat in seinem Land die alten korrupten Eliten entmachtet und viel für die Armen getan, räumt in der Bild-Zeitung ein anderer Hugo namens Müller-Fock ächzend ein. Aber Chavez habe zugleich die Opposition, also die alten korrupten Eliten, sowie Journalisten mithilfe bewaffneter Schlägertrupps in Schach gehalten. Der Gesichter deutscher Journalisten und Popen neben dem Kaminrohr auf dem Dach von St. Peter gedenkend, tue ich mich mit Empörung schwer. Der Neue und die Seinen halten, was vor 2000 Jahren geschehen sein soll, für brandaktuell. Wie aktuell ist da, was vor 400 Jahren geschah? Dass es in Buenos Aires 2013 einen katholischen Pfaffen gab, den man zum Papst wählen konnte, verdankt die Welt den sogenannten Conquistadores, die zu jener Zeit Südamerika für sich und ihre Kirche eroberten und dabei ca. 15 Millionen Indios umbrachten. Besonderen Spaß hatten sie, ihre Opfer von abgerichteten Kampfhunden zerfleischen zu lassen. Ob sie dabei den fleischfreien Freitag heiligten, ist nicht überliefert. Es waren, wie gesagt, bloß Indios, sowas wie Neger oder jene Afghanen halt, von denen Prinz Harry von Windsor, Drittplatzierter in der britischen Thronfolge, so launig zu plaudern weiß. Ja, er habe vom Hubschrauber aus Leute getötet, so wie viele andere auch. Ein Leben zu nehmen, um eines zu retten, darum drehte es sich bei uns. Wenn da Leute sind, die unseren Jungs was Böses wollen, dann nehmen wir sie aus dem Spiel. Es macht mir Spaß, weil ich einer bin, der gern PlayStation und Xbox spielt. Deshalb glaube ich, dass ich einen recht brauchbaren Daumen habe. Eine gute Voraussetzung, dem Papst beim Obi et Orbi zur Hand zu geben.